Abschnitt 4 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Malaria, Kapitel 4. Lärm und Menschengetümmel. Das kleine Zimmer von Scharski war von Gästen überfüllt. Stasinek, der immer und überall den Pflichten eines Mundschenks oblag, bewegte sich unermüdlich unter den Zechgenossen hin und her, goss fortwährend Schnaps oder Bier in die schnell geleerten Gläser und in die ebenso schnell geleerten Humpen, trank jedem fortwährend zu, ermunterte die Gäste, behauptete, dass so viel Glück auf der Erde wie auf dem Boden des Schnapsglases sei, wackelte mit seinem Flachskopf hin und her und war unendlich glücklich. Er fühlte sich in seinem Element. »Was siehst du so elend aus?« fragte Czarski den Czarkaski. »Nichts, nichts. Ich habe mich ein wenig erkältet. Es wird schnell vorübergehen.« »Ich bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Es hat mir unendlich viel daran gelegen.« »Und bist du jetzt endlich zufrieden mit dem, was du geschaffen hast?« »Zum ersten Mal in meinem Leben.« »Dann bist du wohl sehr glücklich.« »Ja, ja, glücklich. Uns allen kommt es vor, dass wir glücklich werden können.« Und der Tod tritt unhörbar in unsere Fußstapfen, leise und unhörbar und jeden Augenblick bereit, jemanden das Genick zu brechen. Was höre ich? Scharski, was höre ich? Scharski ist sentimental geworden. Hahaha, nein, zum Teufel, ich habe nur Angst um meinen Verstand. Du trinkst sicherlich zu viel. Höre mal, Czarkaski, dass du solchen Unsinn schwatzen kannst. Was für ein idiotischer Blödsinn zu sagen. Was hätte nicht ein Edgar Poe schaffen können, wenn er sich nicht totgesoffen hätte? Oder ein Schumann, wenn er nicht von dem lieben Siff ins Irrenhaus wandern müsste? Alles Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Er wurde immer erregter. Sie hätten, wenn sie auch noch 1000 Jahre länger am Leben wären, nichts mehr geschaffen. Der Künstler, verstehst du, schafft all dies, was er zu schaffen hat. Und ob er auf diese oder jene Weise zugrunde geht, das ist eine verflucht gleichgültige Form des Unterganges. Der eine an Schwindsucht, der andere infolge eines übermäßigen Genusses von Alkohol, der andere infolge von unzüchtigem Lebenswandel, den er durch schwere Krankheit büßen muss. Was hätte dieser oder jener nicht schaffen können, wenn er nicht die Schwindsucht oder Syphilis bekommen hätte, wenn er nicht in den ärgsten Sumpf eines Bordellhauses geraten wäre. Nicht wahr? Wenn der Onkel nicht einen Schnurrbart hätte und vielleicht noch etwas Wichtigeres, dann wäre er doch sicherlich eine Tante. Oder wenn meine Großmutter 4 Räder hätte, dann wäre sie sicherlich ein alter Omnibus. Er lachte im Galgenhumor ein Verzweiflungslachen. »Ja, ja, du hast recht, aber höre nur.« Czarkaski war seltsam verwirrt. Er rieb sich die Stirn mit der Hand, dachte tief nach und sagte plötzlich, »Kennst du Frau Glinska?« »Du fragst, ob ich sie kenne. Was fehlt dir?« »Ja, ja, ja. Du kennst sie doch sehr gut. Aber höre, du wirst mir einen großen Dienst erweisen, wenn du in Erfahrung bringst, ob sie sich wirklich hier aufhält oder ob es mir nur so vorkam, dass ich sie hier auf der Straße gesehen habe.« »Denn siehst du, ich habe sie immer vor meinen Augen, sehe sie überall, wo ich mich nur rühre, und trage sie im Herzen und im Gehirn. Und wenn man meinen Schädel spaltete, so würde man in jedem Atom meiner Nervenzellen ihr Bild erblicken.« »Aber um Gottes Willen, Czarkaski, du trinkst ja nichts.« Stasinek wankte auf seinen dünnen Beinen, wackelte mit seinem Flachskopf in immer größeren Kreisen hin und her, hielt in seinen zitternden Händen in der einen das Glas, in der anderen die Flasche und goss ein. Ich trinke, Stasinek, mit dir trinke ich immer, und ich würde für dich in die Hölle hinabsteigen, dem Cerberus in die Augen schauen, in die ewigen Schatten der Styx hinabgehen, Achilles sehen, ihm meine tiefsten Referenzen machen und ihm sagen, dass er recht hatte, lieber auf der Erde bleiben zu wollen. Er hat nämlich einen Verwandten hier bei uns in Europa, einen gewissen Herrn Heinrich Heine. Wie hatte er doch gesagt? Ja, richtig, besser ein Leben wie ein Hund als ein toter Löwe. Chakas gehörte nicht auf dieses trunkene Gewäsch und wurde immer mehr und mehr zerstreut. »Kennst du Frau Glinska?« »Wie, weißt du es nicht? Vor einer Woche ist ihr Mann nach hier übergesiedelt.« Tschaikowski zuckte heftig auf. »Was, das ist also wirklich wahr?« »Ich habe sie doch heute auf der Straße gesehen. Für die Wahrheit kann ich dir den größten Eid leisten.« Tschaikowski fühlte einen heftigen Stoß in seinem Herzen, aber er beherrschte sich. Und ihn umfing eine sonst nie gefühlte, wilde Sehnsucht nach dieser Frau mit dem kleinen Gesichtchen eines Kindes, mit ihren kleinen, weichen Händen und ihrem goldenen Haar, diesem köstlichen Schmuck ihres Köpfchens. Und er dachte nach, wie er einmal in einem Theater eine Garbe von weißem Flieder bekam, ganz so gebunden, wie man auf seinen Heimatfeldern das Getreide bindet, wie er das weiche Geblüt ihr zu Füßen streute und sie ihn so glücklich und so unendlich liebevoll ansah. »Wie du gut bist, wie du mich lieben magst, wenn du immer und immer nur an mich denkst.« Sie schmiegte sich an ihn, er nahm sie auf seine Hände und trug sie wie ein Kind in dem Zimmer herum und flüsterte unaufhörlich: »Mein einziges, mein alles, meine Welt, mein heißestes Herzblut, o mein herrlichstes und mein teuerstes Kleinod.« Ein Wunder nach dem anderen, das er mit ihr erlebt und erdacht hat, weitete ihm seine Seele. Alle diese unendlichen Glücksstunden, alle Qualen und alle Gewissensbisse rollten sich vor seinen Augen in einem riesigen Panorama auf. »Ich habe sie schon lange nicht gesehen.« Tschaikowski schrak auf. Er erblickte plötzlich Turski, der ihm herzlich die Hände drückte. Turski schien schon angetrunken zu sein. »Das ist meine Gastrolle seit langer Zeit. Haha, jetzt werdet ihr mich allzu oft sehen. Ich schwärme nicht für Einsamkeit.« Turski sah durchdringend Tschaikowski an und wurde plötzlich wütend. Ich weiß doch allzu gut, ich weiß, was sie von mir denken. Ich weiß, dass sie mir vorwerfen, dass ich wie ein Handwerker arbeite, dass ich auf den Büchermarkt Sachen werfe, die nichts taugen und die auf dem Knie geschrieben sind, mit Hast und Eile, um etwas Geld zu erhaschen. Sie sagen mir, dass ich Talent habe, dass ich es aber mit einem solchen billig, aber schlecht, oder besser noch Made in Germany, völlig zerstöre. Ich habe es nicht gesagt. Sie haben es nicht gesagt, aber ich weiß, dass Sie es denken. Ja, Sie haben recht. Ich schreibe Werke, deren ich mich schäme. Wissen Sie warum? Wissen Sie es?« Tschaikowski sah Turski erstaunt an. »Warum, warum? Ich muss ja noch nasses Papier in die Druckerei schicken. Denn ich habe Frau und Kind.« »Hahaha, ich habe auch eine Frau gehabt.« »Ja, ich weiß sehr gut, dass Sie eine Frau gehabt haben. Aber Sie konnten gleichzeitig über Ihr Vermögen verfügen. Jetzt höre ich, dass Sie nichts haben, oder so viel wie nichts, aber Sie haben Geld gehabt. Das ist, weiß Gott, keine Kunst, Werke für die Nachwelt zu schreiben.« »Ja, ja, das ist wirklich keine Kunst.« Stasinek wackelte immer bedenklicher mit seinem Flachskopf. »Mag mir jemand 1000 oder 2000 Mark geben, und ich schaffe ein Werk wie niemand zuvor.« »Ach, kein Kunststück nicht«, murmelte Stasinek. »Gebt mir Zeit, dass ich an einem Satz meißeln kann. Gebt mir Zeit, dass ich wenigstens nachdenken kann, ob ich Unsinn, Schund oder Marktware geschrieben habe oder ein Werk von bleibendem Wert. Dann habt ihr das Recht, das Urteil über mich zu fällen.« Turski drehte am Knopf von Tschaikowskis Rock. »Ja, ja, es ist jetzt nicht erlaubt zu sagen, Turski verfrisst und versäuft sein Talent. Turski ist ein Zeitungsschreiber und ein Reporter. Turski hat nur das eine Verlangen, die 5. oder 6. Ausgabe seiner Schundware zu geben. Aber dieser Turski«, er schlug sich an seine Brust, »fühlt immerwährend einen wütenden, nagenden Schmerz, trägt in dieser seiner Seele andauernde Qual und Pein, weil es ihm nicht erlaubt ist, das zu schaffen, es in übermächtigen Worten aus seiner Seele herauszureißen, was allgewaltig in den Himmel schreit. Ha, ha, ha, ha, Er hat nämlich Frau und Kind. Turski war ungewöhnlich aufgeregt und plötzlich schrie er aus vollem Halse: Geld her, um schaffen zu können, um seine Seele nicht zu beschmutzen und sich nicht im elenden Kot herumwälzen zu brauchen. Geld her, schrie er noch heiser. Plötzlich wurde er nüchtern. Es herrschte aber ein solcher Lärm, dass niemand seinen Verzweiflungsschrei hörte. Nur der edle Stasinek neigte seinen Kopf an das Ohr von Tscherkassky und flüsterte: Na, der ist fertig. Und plötzlich fing er an zu singen: Die Liebe, die Kunst und der Suff, die reiben den Menschen uff. Tscherkassky sah tief in die Augen von Turski. Eine Weile schien es, als ob sich ihre Augen ineinander geflochten hätten und sich nicht losreißen konnten. Turski wurde jetzt vollkommen nüchtern. »Nein, Herr Tscherkassky, vielleicht glauben Sie, dass ich betrunken bin. Ich bin vollkommen nüchtern. Aber es gibt so furchtbare, unsagbare Qualen, und die erlebe ich jetzt schon lange Jahre hindurch. Ich weiß, dass ich etwas Großes schaffen könnte. Mich frisst das eigene schöpferische Feuer. Und ich muss auf dem Markt diese elende, dumme Schundware werfen, denn ich bin arm, denn... Es kommt mir vor, dass Sie von einer Malaria-Krankheit gesprochen haben, welche die Weichsel ausdünstet. Diese Weichsel, die so viel Zeit hat, so unendlich langsam fließt, um die Krankheitsbazillen in unser Blut noch besser einimpfen zu können. Diese Weichsel hat Zeit, sehr viel Zeit. Und ich habe in meinem Blut, in meinem Knochen, in jedem Atom meines Körpers diese verfluchte Krankheit. Das nagt an einem, das beißt und frisst und vergiftet jeden Gedanken, jedes Gefühl. Diese höllische Stadt wird mich vernichten. Es ist doch für Sie ein leichtes zu sagen, er ist ein Reporter, ein Journalist, der sich in die Gunst des Publikums einfrisst, der andere wieder mit der Schnelligkeit eines Orient-Express-Zuges populär werden will. Ja, ich verstehe sehr wohl. Sie können mir Vorwürfe machen, weil Sie warten konnten. Das, was Sie geschrieben haben, in die Schreibtischschublade einstecken, damit die Sache reif wird. Nonum prematur in annum, wie Horatius sagte. Aber wir Hungerleider, wir können uns diesen Luxus nicht leisten. Schauen Sie doch nur zu. Tscharski seufzt, weil er keinen Verleger hat, der seinen Notenkram stechen will, weil er kein Orchester hat und keine Sänger, weil er nicht weiß, wovon er morgen leben wird, weil in seinem Herzen die Angst, der Schreck, die Verzweiflung und dieses verfluchte Morgen haust. Gib mir, Herr Tscherkassky, einen solchen Winjarski, der an Schwindsucht krepieren wird. Sei ein Mäzen, das du heute leider nicht sein kannst. Lass ihn Paläste, Museen, Kirchen bemalen, gib ihm eine Bühne, wo er mit der ganzen Farbenpracht des Wortes sein Genie, die ganze Macht seines Riesengeistes entfalten könnte. Dann werde ich im Staub vor dir kriechen und sagen, Tscherkassky hat recht. Ja, ja, das ist wahr. Stasinek wackelte immer trauriger, mit trunkenem Blick seinen Flachskopf hin und her. Turski goss sich rasch ein volles Glas voll Rum in seinen Hals, wurde wieder betrunken, aber die traurig milde, mitfühlende Anrede hat ihn tief gerührt. Stasinek, mein liebes, süßes Herz, du mein einziger Freund. Turski schmiegte sich wie eine eben getraute Braut an Stasinek. Stasinek, du hast nichts zu verlieren, du hast keine Frau und kein Kind. Hier auf dem Markt steht ein ekelhaftes Denkmal unseres größten Genies. Ich fühle, wie unser Miskiewicz sich fortwährend im Grabe herumwälzt über diese Schande, das Elend, das verfluchte Muss, dass sie ihn mit einem solchen Schund ehren wollten. Ich werde dir sofort 1000 Mark geben, oder vielleicht morgen, wenn du diese Schande des ganzen Volkes in die Luft sprengst, mit Pulver, mit Dynamit, mit Lidit oder womit du willst. Ich hätte es längst getan, aber ich habe Frau und Kind. Das Gefängnis. Ja, ja, es ist eine sehr unangenehme Sache, unterbrach ihn Stasinek nach tiefem Nachdenken. Schursky wurde immer aufgeregter. Oh, 1 Million zu haben, nein, 1000 Millionen. Zu wenig, unterbrach ihn Stasinek lakonisch, um das alles zu zerstören und neu aufzubauen. Also 1 Milliarde, schrie Turski heiser, und plötzlich kippte er um und wurde still. Tscherkassky hörte das Geschwätz an, ohne es zu hören. Was scherte ihn, dass alle diese Leute um ihn herum zugrunde gehen, vor Hunger verrecken, dass sie das Malaria-Gift verpestet? Das war ihm völlig gleichgültig. Sauft, Kinder, sauft, vergesst euer Elend. Kellner, 10 Flaschen Champagner her. Und wieder sank er in tiefes Nachdenken. Ein wütender Schmerz durchwühlte seine Seele. Eine schmerzhafte Sehnsucht zerrte und rüttelte an seinem Herzen, dass er es fast in seiner Kehle fühlte. Hanka, Hanka! Jetzt sitzt sie am Tisch ihrem Manne gegenüber, halb irrsinnig, mit dem wahnsinnigsten Verzweiflungsschmerz in ihrem Herzen. Die Augen ihres Gemahles beißen sich in den abgrundlosen Schmerz ihrer Augen und haften forschend an dem Rätsel, das er vergebens aufzulösen sucht. Und sie windet sich in dieser qualvollen, endlos schmerzenden Frage, »Wer hat mir dein Herz gestohlen?« »Ach, mir ist es gleichgültig, ob ich zugrunde gehe oder nicht. Um mich wird sich der Hund kehren, wenn ich verrecke. Ich werde keinen neuen Weg ebnen, keine neuen Welten entdecken.« »Aber Winiarski, Winiarski!« »Was, sprecht ihr hier über mich?« Er begrüßte herzlichst Tscherkassky. »Nichts, nichts haben wir über dich gesprochen. Nur Turski behauptet, dass, wenn er 1 Million hätte, dann würde er ohne weiteres mit Hilfe von Stasinek das scheußliche, ekelhafte Denkmal auf dem schönsten Markt in Europa in die Luft sprengen. Das ist ein sehr guter Gedanke. Eine Portion Schande weniger für unser Volk.« Er lachte. »Vielleicht könnte ich auch mit dem Erzbischof bei dieser Gelegenheit die Rechnung abmachen. Ein wenig Dynamit hinein in die Stelle, wo die zahnlosen Backen zusammenwachsen, und wir bekommen vielleicht einen besseren und vernünftigeren Idioten. Denke nur, ich habe für unsere herrliche Königsburg, für unsere Kathedrale, die kostbare und unendlich reiche Schatzkammer dieser Stadt, Vitragen malen wollen, ohne einen Pfennig Belohnung zu beanspruchen. Ich stelle sie auf allen Weltausstellungen aus. Sie werden bestaunt und bewundert. Und dieser Cretin lehnt dieses Geschenk ab.« »Für wahr, ein fürstliches Geschenk«, murrte Stasinek. »Und der Fürstbischof, bestellt in einer elenden Fabrik in der Schweiz einen süßen Dreck, weil er für sein Auge sich besser anpasst und der ihn milder und weicher stimmt, und der Weihrauch bekommt ein entsprechendes Parfüm.« Plötzlich wurde es still. Tscherski setzte sich ans Klavier. In einem Nu wurde er plötzlich ein ganz neuer Mensch. Umgewandelt, großmächtig, nicht von dieser Welt, und über ihm der Heilige Geist der schöpferischen Ekstase. Tscherski sah sehr oft diese plötzliche Umwandlung in diesem Meister. Und jedes Mal durchschaute es ihn mit einem geheimen Beben. Er fühlte, dass in diesen Menschen sich eine mystische Trauungsweihe mit dem tiefsten Sein aller Erden vollzieht und der ganzen Natur, dass dieser Mensch da die Welt empfindet jenseits jeglicher Wirklichkeit und jeglichen Scheins, empfindet sie in ihrer unergründlichsten Tiefe, in ihrer absoluten Nacktheit, dem Ton. Er fühlte, dass dieser Mensch mit seinem Gott spricht, dass er keine Worte, keine Symbole, keine Metaphern braucht, sondern mit ihm unmittelbar eins ist. »Dass du alle unsere Gedanken, Worte und Werke in dir vereinigen wollest, dass du uns durch und durch reinigen und zu deiner Wohnung einweihen wollest, dass du unseren Leib und unsere Seele unbefleckt erhalten wollest. Wir bitten dich, erhöre uns, Gott Zebaoth, und erleuchte meine Seele mit diesem reinen heiligen Feuer, das in dem Feuerbusch dieser Künstlerseele loht.« Tscherski wurde todblass. Plötzlich erdröhnten die ersten Akkorde. das Thema seiner Symphonie, das Thema urewiger Qual, urewiger Schmerzen, das der Menschheit und ihrer Verzweiflung. Allerheiligster, allmächtigster Du, erbarme dich unser. Das war etwas wie ein kauerndes Kriechen des Menschen vor der drohenden Macht der Majestät Gottes, des armen, unseligen Menschen, der Gott in sein zornerfülltes Antlitz nicht zu schauen vermag und nur mit stillem, qualerfülltem Herzen und mit weit gebreiteten Armen auf den nackten, bloßen Fliesen zu Kreuze liegt und fleht, sei uns gnädig, verschone uns, o Herr, sei uns gnädig, erhöre uns, o Herr. Und plötzlich eine gespenstische Stille. Und jetzt im wilden, höllischen Gelächter, in ungeheuerlichsten Tausendvierteln wilder Kaskade von Tönen, schluchzendes Weinen, wildes Heulen, wahnsinniges Lachen, Tollwut der Verzweiflung. Und dieser Geiser spritzte sein heißes, schaumendes Blut gegen den Himmel. Dann wieder wuchs aus der Erdenscholle eine drohende Faust eines Irrsinnigen empor, die Himmelstore zerstören wollte. Dann wieder ein Jährsprung, das Röcheln einer zu Tode gehetzten Wildsau. Und durch diese Orgie der Töne dröhnte, heulte, flehte und umklammerte krampfhaft die Füße des Allerheiligsten der furchtbare Schrei. Sei uns gnädig, verschone uns, o Herr, sei uns gnädig, erhöre uns, o Herr. In immer neuen Modulationen, in furchtbarem, düsterem, grauserfülltem Schreck windet sich durch diese höllische Symphonie der furchtbare Schrei. Manchmal lang und breit wie der heiße Golfstrom, der die Erde mit seiner Gnade umfasst. Dann wieder wie das Zähneplätschen des Verdammten. Das krampfhafte Händeringen eines Wahnsinnigen und dann der trübe, stumme Verzicht eines Weisen, der weiß, dass es für Menschen keine Rettung gibt. Kalte Schauer durchliefen Tscherkassky, lange eiskalte Schauer. Seltsam. Tscherski verfügte über eine fast übermenschliche Kraft. Das Klavier hörte plötzlich auf, unter diesen Händen ein Instrument zu sein. Es gehorchte ihm wie das innigste Anschmiegen eines liebenden Wesens. Es wurde seine Seele und es vollzog sich das große Wunder, dass der Mensch mit einer Totensache eines werden kann. Tscherskys Seele strömte in das Holz, in das Metall, in das Elfenbein hinein und machte das alles zu einem lebenden Wesen. Kinderspiel war für ihn das Technische. Tscherskys Technik war ein unendlich feines und vollkommenes Mittel, um seine Seele nackt zu singen. Tscherskaski saß da mit geschlossenen Augen. Das war doch kein Klavier mehr, das war ein ganzes Orchester. Er hörte Violinen und Fagotten. Die Melodie strömte von dem Violoncello auf Harfen über, brauste in dem unterirdischen Dröhnen, riss sich los in den Fanfaren der Pistonen und in dem verzweifelten Heulen der Klarinetten. Und mit dem gräulichsten Schreck des jüngsten Gerichtes brüllten die Trompeten das entsetzliche Dies Irae der Verzweiflung. Und plötzlich ein wildes, fletschendes Zähneknirschen in unerhörten Akkorden, die auf die Seele fielen wie ein vernichtender, haselnussgroßer Hagel auf blühende Weizenfelder. Und dann wieder still. Auf einen Augenblick zerriss der Mensch die Ketten des Lebens, steht auf dem Berge Tabor, die schreienden Hände reckt er zu Gott empor, denn im nächsten Augenblick wird seine Seele befreit und gereinigt auf dem Gottesschoß des ewigen Lichtes ruhen. Aber jetzt? Das flackernde Zittern unruhiger, zum Tode erschreckter Flügel der Seele, die aus dem Paradies vertrieben ward, arme, blind herumirrende, todesmüde Flügel, und in ihrer Seele entfesselte sich eine höllische Symphonie des Schmerzes. Ein entsetzliches Halleluja, eine Verzweiflung Gottes schaudernder Flüche und eine so entsetzliche Sehnsucht. Sehnsucht, Sehnsucht. Da ist sie, ja, sie, Hanka. Hanka irrt barfüßig mit ihren kleinen Füßchen in durch Dornen zerrissenem Hemdchen in dem tiefen Moor und den kotigen Feld driften. Hanka, vom Regen gepeitscht, verwundet, blutend, mit der Weihkerze in der Hand. Hanka, die sich mit ihren kleinen Händchen an die Brust schlägt, erbarme dich meiner, o Herr, sei mir gnädig, o Herr. Ich, arme Sünderin, ich bitte dich, erhöre mich, dass du mich verschonest, dass du mir verzeihest. Ich bitte dich, o Herr, erbarme dich meiner. Hagar, Eva besessen, grauenerregend, mit einem wilden, höhnischen Höllengelächter, zuchtlos und herausfordernd an der Spitze. Hagar tanzt jetzt auf dem Friedhof zwischen den Gräbern und Grüften den irrsinnigen Totentanz der Liebe, und er an ihrer Seite, er, der stolze Satan, er, der sich jetzt immer enger an sie schmiegt, er, der in dem großen Schrecken des jüngsten Gerichtes jetzt sich glücklich fühlt. Herr, sei gnädig mit uns. Und wieder Hagar, wie sie auf den Gräbern schluchzt, sich an ihn anschmiegt, die ganze Hölle hat sich geoffenbart. Aber was ging ihn das an? Hagar weint, er hörte ihr Stöhnen und ihr Schluchzen, das ihm das Herz in Stücke riss, und er hörte ihr verblutendes, irrsinniges Gebet, das stumme Gebet ohne Worte. Erlöse mich, o Herr, erlöse! Und Hagar sitzt und weint, blutet schwere Tränen. Allmächtiger, allewiger du, erbarme dich meiner! Tscherkaski zitterte an allen Gliedern. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Der Tod, die Vernichtung und das jüngste Gericht breiteten ihre Gespensterflügel über ihn. Tscherski hat beendigt. Totenstille. Alle waren so erschüttert, dass niemand ein Wort sprechen konnte. Plötzlich schlug Tscherski mit rasender Wucht auf das Klavier. Ein ganzes Orchester her, ein Riesenorchester, ein Riesenchor von Sängern. Und wieder schlug er mit rasender Wucht auf die Klaviatur. Das gibt nicht den geringsten Begriff von dem, was ich schaffen wollte. Es muss gesungen, geheult, geschrien werden, in Wut, mit Zähneknirschen. Turski lachte plötzlich auf, traurig und höhnisch. Gebt uns eine Milliarde. Für Stasinek eine Kufe Schnaps, mir und Tscherski eine Milliarde, dann können wir von der Kunst reden. Und wenn ihr das gar nicht schaffen könnt, dann klagt nicht darüber, dass ihr auf dem Kehricht des Lebens verfault, dass ihr an dem Tode des Hungers verreckt, dass ihr euch die Finger ableckt auf den Festgelagen der Jubiläumsfeiern unserer Größen, die da auf dem internationalen Büchermarkt sich berühmt machen. Gute Nacht, meine Herren, zum Donnerwetter. Ich muss eine neue Speise kochen für die Restaurants und Kaffeehäuser. Ich werde euch eine solch widerliche Pornografie bereiten, wie ihr sie noch niemals gekostet habt. Gute Nacht. Uns tut schon das Malaria-Gift so gut, dass wir uns wohl damit fühlen. Er packte einen Stuhl und warf ihn mit irrsinniger Wucht auf den Boden und ging hinaus. Tscherkaski hörte im Flur ein furchtbares, krampfhaftes Gebrüll. Aber das war ihm jetzt völlig gleichgültig. Nur ein einziger, maniakalischer Gedanke wand sich durch alle seine Gehirnfurchen. Hagar mit dem blassen Gesichtchen, aus deren Augen die Tränen niedertropfen. Hagar, die Sünderin, Hagar, die Büßerin, Hagar, die zerstören musste, weil es ihr das Verhängnis befahl. Jetzt sitzt sie ihrem Mann gegenüber mit diesen furchtbaren, todestraurigen Augen. Hagar. Auf einen Augenblick entstand eine große Verwirrung. Aber man war an diese heftigen, tollwütigen Ausbrüche von Turski gewöhnt, so dass man jetzt schon ganz ruhig über das Werk von Tscherski diskutieren konnte. Tscherski setzte sich an Tscherkaskis Seite. »Weißt du, kalter Schweiß strömt mir über das Gesicht, wenn ich nur daran denke, dass ich meine Symphonie nicht in Orchesterbesetzung höre, dass ich sie nur im Herzen tragen muss und nie und nichts wissen werde, wie sie in der Orchesterausführung klingt. Verstehst du das? Verstehst du diese furchtbare Tragödie? Bei dem Gedanken, dass ich sterben kann, ohne mein heiliges Werk auf der Estrade gehört zu haben, dann packt mich der Wahnsinn. Und der Tod wartet, und ich bin schon todesreif. Es ist nichts zu machen. Ich werde meine Kartons niemals in der sonnendurchblühten Pracht der Vitragen erschauen. Doch, 50 Jahre nach meinem Tode.« Tscherkaski hatte sich bis jetzt mit der größten Mühe beherrscht. Sein Kopf ward schwer wie Blei, und in der Brust fühlte er ein kleines, feines, schmerzhaftes Stechen, als ob man ihm in die Lungen dünne, heiße Nadeln hineingespickt hätte. »So sag doch endlich deine ehrliche Meinung«, fragte Scharski neugierig, die Meinung von Czarkaski zu hören. »Das ist groß, das ist mächtig, das ist das unendliche Gotteswort, was du da geschaffen hast. Du hast recht, wenn du sagst, dass es dir erlaubt ist zu trinken. Für mich bleibst du das, was du bist, einer von den Größten, losgerissen von der Zeit und vom Raum und all diesen. Aber jetzt verzeihe mir, ich muss nach Hause gehen, ich muss frische Luft atmen. Ich fühle mich sehr unwohl. Soll ich dich begleiten?« »Nein, nein«, er schlich leise hinaus. Ende von Abschnitt 4.